Bleibt General Falkenhayn, dann ist der Untergang kaum mehr abzuwenden. Helfen können zur Stunde nur die beiden Männer, die man so sträflich lange im Dunkel der Ostfront gehalten hat, statt sie gleich nach der Marne-Schlacht zu berufen, damals, als die Westfront noch nicht im Graben- und Materialkrieg erstarrt war, als dort von gottbegnadeten Feldherren noch ein Tannenberg erstritten werden konnte, wo Deutschland noch reiche Hilfsquellen besaß. Vielleicht zu spät kommt nun die Berufung der Führer, an deren Namen sich die letzte Hoffnung und das unbedingteste Vertrauen knüpft. Hindenburg und Ludendorff werden nun von dem so lange widerstrebenden obersten Kriegsherrn ernannt, Hindenburg zum Chef des Generalstabes, Ludendorff zum Generalquartiermeister. Leider lassen sie ihren hervorragend bewährten Mitarbeiter, Oberstleutnant Max Hoffmann, den späteren Generalmajor, dessen Name eng mit den bisherigen Siegen verbunden ist, im Osten zurück. Hoffmann war einer der wenigen Strategen, die für die Bedeutung des italienischen Kriegsschauplatzes Verständnis besaßen. Auf diesem winkte die leider verkannte Entscheidung des Krieges. Aber dies liegt am 29. August, dem Tage der Verabschiedung Falkenhayns, noch in weiter Ferne. Die beiden Helden, die nun die Führung der arg zusammengeschmolzenen deutschen Heere übernehmen, müssen vorerst einmal den feindlichen Angriffen endgültig Halt gebieten und den neuen Gegner der Mittelmächte überwältigen, ehe er ihnen zu mächtig wird. Rumänien setzt 3 Armeen gegen Ungarn und Siebenbürgen, eine gegen Bulgarien an und hält eine bei Bukarest in Reserve. Greifen sie energisch und rasch an, dann ist das Verhängnis nicht mehr abzuwenden. Nur geringe österreichisch-ungarische Truppen stehen ihnen gegenüber. Aber die Rumänen gehen nur zögernd vor und die oberste Heeresleitung findet Zeit, unter unsäglichen Schwierigkeiten Kräfte zum Angriff gegen den neuen Feind bereitzustellen. Unter der Führung des Generalobersten von Falkenhayn wird die 9. Deutsche Armee und an sie anschließend die 1. Österreichische unter General Arz von Straußenburg vorgehen. Von der Donau bis zu den Karpaten befehligt nun Erzherzog Karl. Von da bis zur Ostsee Generalfeldmarschall Prinz Leopold von Bayern. Eine entscheidende Entlastung für den bevorstehenden Angriff der Mittelmächte ist, dass der alte Schlachtenheld Mackensen mit sehr bescheidenen Kräften, wenigen deutschen, dann bulgarischen und türkischen Truppen gegen die Donau gedeckt, durch die österreichischen Monitore die rumänischen Stellungen in der Dobrudscha über den Haufen rennt, zuerst bei Tutrakan am 5. September. Schon am 9. ist Silistria in seiner Hand und mit geringen deutschen Verstärkungen kann Mackensen die letzte rumänische Stellung in der Dobrudscha am 19. bis 22. Oktober bei Topreisa durchbrechen und etwa 20 Kilometer nördlich des Trajanwalles eine sichere Dauerstellung beziehen, um zum neuen Vorstoß diesmal über die Donau zu rüsten. Inzwischen aber ist das deutsche Schwert bereits in Siebenbürgen aufgeblitzt. Falkenhayn hat vom 26. bis 29. September über die 1. rumänische Armee bei Hermannstadt gesiegt, dann ist die 2. bei Reps am Alt und an der Sinka geworfen worden. Wie ein Siegessturm braust es über das alte Siebenbürgener Sachsenland. Nur die hohen, schneebedeckten Kämme der transsilvanischen Alpen hemmen in verlustreichen Kämpfen die weitere Offensive der 9. Armee. Unter schweren Kämpfen ringen sich südlich des Roten Turmpasses ausgezeichnete österreichische Gebirgsbrigaden und das Alpenkorps des Generals Kraft von Delmensingen vorwärts. Wie oft ist doch das deutsche Alpenkorps, diese vielleicht herrlichste Truppe der Weltgeschichte, der übrigens längere Zeit auch österreichische Batterien zugeteilt waren, von einem Kriegsschauplatz nach dem anderen geworfen worden. Überall dorthin, wo es in schwerem Gelände bittersten Kampf, unbedingtes Ausharren oder unbedingtes Siegen müssen galt. Das Alpenkorps ist fast zum Symbol des deutschen Weltkriegsheeres geworden. Nach sorgfältiger Vorbereitung wird der Durchbruch durch das Gebirge südlich des Zurducks und des Vulkanpasses angesetzt. Mit 4 Divisionen und 2 Kavalleriedivisionen gelingt es der Armeegruppe des Generals Kühne, trotz eisiger Winterkälte und schwierigstem Gelände am 11. November über die transsilvanischen Alpen zu kommen. Bei Târgu Jiu geschlagen, müssen die Rumänen über den Alt zurückweichen und ihre bei Orsova stehenden abgeschnittenen Truppen müssen Anfang Dezember die Waffen strecken. Generalfeldmarschall von Mackensen aber hat am 24. November zum zweiten Male den Donaustrom, diesmal in umgekehrter Richtung, überschritten und steht bereits auf altrumänischem Boden. Da die Gruppe Kühne bei Slatina in schwere Kämpfe verstrickt noch stark zurück ist, Kraft von Delmensingen aber auch nach Überwindung des Roten Turmpasses und der Einnahme von Pitesti noch hart zu kämpfen hat, um den endgültigen Abstieg in die Ebene zu erzwingen, muss Mackensen schwerste Tage gegen verzweifelte rumänische Gegenstöße durchmachen. Aber er hält. Und als der rechte Flügel der 9. Armee rechtzeitig eingreift, ist die Schlacht am Argis entschieden und die Rumänen müssen Bukarest räumen, das am 6. Dezember in die Hand der Sieger fällt. Bis an den Sered und an den Prut gehen die Geschlagenen zurück. Neue Angriffe der Entente lassen im Spätherbst dieses Schreckensjahr sich noch einmal in all seiner Furchtbarkeit austoben. An der blutgetränkten Somme, auf den Friedhöfen von Verdun, in der Karstwüste am Isonzo, im Sumpf und Sand Volhyniens und Ostgaliziens, im Wald der Karpaten und in den Bergen Mazedoniens. Ein letztes verzweifeltes Zerren an den Fronten der Mittelmächte, bis endlich auch diese Stürme ergebnislos, aber furchtbar verlustreich zu Ende gekommen sind. Bald nach der Übernahme des großen Hauptquartiers, das nun in die Nähe des Österreichischen nach Plätz verlegt wird, bereisen Findenburg und Ludendorff die Armeeabschnitte der Westfront, um sich ein Bild der Lage zu schaffen. Schon vorher haben sie den völlig sinnlos gewordenen Angriff auf Verdun eingestellt. Nun befehlen sie ein Abgehen von der bisher im Westen geübten, so verlustreichen Taktik des Festhaltens an der vordersten Linie und ihrer Überfüllung mit Kämpfern an. Sie verfügen schwächere Besetzung der Gräben und stärkere Gliederung nach der Tiefe. Sonst aber können sie im Augenblick nichts tun, als das Möglichste an frischen Divisionen dem gefräßigen Rachen der Materialschlacht zuzuführen. Die Kämpfe müssen erst ausgeklungen sein, dann können Änderungen in Taktik und Bewaffnung vorgenommen werden. Mit qualvoller Unerschöpflichkeit tobt die Schlacht den Sommer über weiter. Immer mehr bohrt sich der feindliche Einbruch als gefährlicher Bogen in die bedrohte Front der 1. und 2. deutschen Armee. Im September fallen die Orte Bouchavesnes und Ginchy und nach gewaltigem Großkampf auch Combles nördlich der Somme. Obwohl sich bereits die Maßnahmen der neuen Männer segensvoll bemerkbar machen, schwert auch im Oktober die riesige Kampfwunde fressend weiter. Nach seinen heißen Großkampftagen müssen selbst noch im November gefährlichste Krisen überstanden werden. Dann flaut die Kampfbewegung ab und die große Sommerschlacht ist vorüber. Die Engländer und Franzosen haben im Ganzen ein Gelände von nicht 15 Kilometern Tiefe mit einem Verlust von 750.000 Toten und Verwundeten bezahlen müssen. Aber auch die Deutschen haben 500.000 Mann verloren. Der Durchbruch der Entente ist gescheitert.